Dialoge Seite 212. Nichts ist kostbarer als das Leben des Herrschers. Es muss mit unzähligen Sicherheiten umgeben sein, das heißt mit unzähligen Vertrauensleuten, aber gleichzeitig muss diese geheime Schutztruppe sehr geschickt verdeckt werden, damit nicht der Schein erweckt würde, dass der Herrscher Furcht hat, wenn er sich öffentlich zeigt.